Kennen Sie das? Flötenkinder können einem den Tag vermiesen. Egal ob die eigenen oder in der Nachbarschaft. Das muss nicht sein. Hören Sie einfach A, die Kurzform von Ach, mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Davon geht das Flötenkind vielleicht nicht weg, aber die Stimmung steigt enorm. Das kann man beweisen. Und nun geht es los. Viel Spaß. Philipp? Ja? Was rauchst du und kann ich was davon haben? Ich rauche tatsächlich gar nichts, aber ich habe in der Nachbarschaft ein Flötenkind. Okay, das ist ja schrecklich. Bei uns auch, wir auch in der Nachbarschaft. Unterschiedliche Töne oder immer den gleichen? Nein, schon unterschiedlich, aber das Ding ist, die kann es wirklich, wirklich gut, die Person, die spielt dann so richtig krasse Lieder, so Popsongs auf der Flöte und es klingt wirklich gut. Dann hoffe ich aber, dass es verschiedene Töne sind tatsächlich. Ja. Ein Popsong nur mit einem Ton wäre auch mal witzig. Aber, wer spricht denn da? Weil tatsächlich wissen wir ja nicht, wer da spricht. Die Anna ist nämlich heute zu Besuch. Diejenigen, die Anfang des Jahres unsere Q&A-Session, die wir einmal hatten, pre-Corona, oder das war, glaube ich, gerade zu Beginn von Corona, erinnert sich vielleicht noch, dass die liebe Anna bei uns ein Competition gewonnen hat und deswegen heute ta-da-da, zur Internationalisierung von Ach und A beitragen kann und eine Folge im schönsten Schweizerdeutsch vorbereitet hat. Damit werden wir aber nicht anfangen. Wir haben außerdem einen zweiten fantastischen Gast hier, und zwar den lieben Sean. Den haben wir ja schon tausendmal erwähnt. Der hat mit seinem Signature-Zirpen euch ja schon so manche schöne Minute beschert. Und heute haben wir ihn endlich mal da, nachdem ich schon mehrfach versucht habe, ihn herzukriegen. Aber was soll ich sagen, die Kommerzialisierung hat endlich was gebracht und wir konnten ihn uns leisten. Endlich, ja. Ähnlich, es geht. Aber ich muss sagen, leider habe ich kein Flötenkind in meiner Nachbarschaft und ich fühle es, als ob ich habe, ja, das ist ein bisschen schade. Tatsächlich sind deine Kinder noch nicht alt genug, das wird Zeit. Nicht alt genug, ich habe das nicht eingestellt in unser Haus. Die werden niemals von einer Flöte lernen. Okay, aber das finde ich ein bisschen gemein, weil du bist ja ein großer Musikfreund tatsächlich und lässt deine Kinder aber da nicht teilhaben. Bin ich auch. Nee, das war nur ein Witz. Natürlich können die irgendwann Flöte haben, aber noch nicht. Ja, kauft ihnen halt dann ihre Mutter. Schön, dass ihr beide dabei seid. Der Philipp hat da immer das gute Gewissen unseres Podcasts, bietet euch die einmalige Möglichkeit, eure Qualitätscontents zu promoten, zu pluggen an dieser Stelle. Die Anna hat gerade schon gesagt, sie weiß eigentlich noch gar nicht, was sie pluggen soll, weil sie tatsächlich erst auf dem Weg ist, eine höchst erfolgreicher als wir alle zusammen Podcasterin zu werden. Aber der Sean, der dürfte dem einen oder anderen hier vielleicht sogar tatsächlich schon bekannt sein. Was hast du denn für einen Podcast, Sean? Ich bin, wie du hören kannst, bin ich eine Deutsche, die nicht so gut Deutsch kann, weil ich bin eigentlich Südafrikaner ursprünglich und ich habe einen Podcast, es geht um das Leben in Deutschland für Ausländer. Es heißt The Germany Experience und ja, das ist so mittel erfolgreich. Aber jetzt bin ich in the Big Leagues Ja, genau. Das ist wirklich sehr höflich. Der Sean ist tatsächlich Arbeitskollege von mir, ist ja auch kein Geheimnis, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und nicht nur, dass ich schon mal die Ehre hatte, bei ihm mitzumachen, ich habe heute auch während der Arbeitszeit etwas erfahren, was mich ins Mark erschüttert hat. Und zwar, Anna und Philipp, hockt ihr? Seid ihr wirklich gefestigt? Seid ihr bereit für eine harte Wahrheit? In Südafrika, wo Sean herkommt, kennt niemand Howard Carpendale. Ja. Ich habe keine Ahnung von Howard Carpendale gehabt, bevor ich in Deutschland war. Und dann, jeder hat mich gefragt, oh, Howard Carpendale. Was? Wer ist das? Und ja, er ist unsere größte Export, aber niemand weiß das in Südafrika. Also Anna, wenn der internationale Durchbruch noch auf sich warten lässt, dann einfach auswandern aus der Schweiz. Das scheint Wunder zu helfen. Ja, nein, hier ist ganz schön eigentlich. Ja, ich glaube vor allem, da gäbe es da noch Ärger mit Lara, weil sie ja den Auslandsschweizerin-Podcast macht oder gemacht hatte. Ah, okay. Also von daher, es gibt schon eine berühmte, ausgewanderte, podcastende Schweizerin. I see. Ja, die Schweiz hat natürlich viel zu bieten. Ich habe eine Folge mal wieder, also nachdem ich ja neulich so schreckliche Erfahrungen hatte, wo ich quasi ein Thema, was ich selber geschrieben habe, zerpflügt wurde emotional, habe ich jetzt wieder mein Default Solution und habe jemanden anders eine Folge schreiben lassen, mit denen ich keinerlei emotionale Verbindung habe. Ist das etwa so gut, Jürgen, oder? Weil der gerade nicht da ist? Nein, tatsächlich. Es ist der Martin hat mir geschrieben, der Martin Kreuz. Mit dem größten Eröffnungsgag in der Geschichte von A, seine Durchlauchtigkeit Lord Dominic und dann in Klammern bei so viel Lauch hoffentlich ohne Blähungen. Also an dieser Stelle schöne Grüße an Wolke so und so viel, wo Fips Asmussen gerade hockt, ja. Aber Martin, tatsächlich die A's, die du vorbereitet hast, die waren im Großen und Ganzen wirklich ganz entzückend. Ich habe es leicht modifiziert, aber ich würde jetzt quasi da durchstarten mit der ersten Figur. Are you ready? Ja, natürlich. Genau, dann werde ich jetzt mal direkt durchstarten mit der ersten Figur. Erstens, geboren wurde ich am 28. April 1908 in Zwittau, Mähren, Österreich-Ungarn. 1908? Ja. Mhm. Das ist immer, eigentlich kann man über die erste Hinweis kann man einmal komplett hinweggehen, weil nie, also es gibt wirklich fast nie einen Hinweis 1, der irgendwas bringt. So. Ja, außer ja. Die Freddie Mercury-Folge. Die legendäre Freddie Mercury-Folge. Hast du die gehört, Sean? Nee, noch nicht. Der Kollege Weißmann hat gedroppt, ich wurde geboren in, wo? War es nicht Sansibar? Sansibar. Ach, und Sansibar, ich direkt, ja, genau. Freddie Mercury. Also, ja, Folge zu Ende. Zweitens, ich starb am 9. Oktober 1974 in Hildesheim und wurde auf meinen Wunsch hin auf dem römisch-katholischen Franziskanerfriedhof am Berg Zion in Jerusalem beerdigt. Nochmal das Jahr bitte? 74. Sind die deutschen Fußball-Weltmeister geworden mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller und Paul Breitner und also, Berti Vogt. Also eines muss ich jetzt sagen, ne? Heute ballern wir ja das Ach-Bingo, das ja eigentlich für die vollen Folgen gilt, in 0, nix durch. Du erwähnst irgendwas mit Sport, du erwähnst was mit dem Arbeitskollegen, ich mache irgendein schräges Intro, also das muss ja in 0, nix durch sein. Mhm. Aber also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr es noch nicht wisst, aber gut. Drittens, ich wurde mit 16 Jahren der Schule verwiesen, nachdem ich mein Zeugnis gefälscht hatte. Mhm. Was ich auch echt hart finde, dass man mit 16 Jahren mit der Schule verwiesen wird, egal für was. Das, ich muss eine blöde Frage stellen. Das bedeutet, dass er muss der Schule verlassen, weil er hat einen Zeuge. Er hat sein, was ist Zeugnis auf Englisch? Sein, if you, you're Frage. Great, your diploma oder, ja. Yeah. Etwas so. Okay. Mit 16. Meine fromme Mutter grämte sich, weil ich, wie mein Vater, immer öfter dem Gottesdienst fern blieb, obwohl ich römisch-katholisch erzogen wurde. Also, Mom wasn't happy that he did not attend the church. Ja. Das war Englisch. Leute. So, jetzt habe ich noch keine Ahnung, muss ich sagen. Okay, ich werde es jetzt, glaube ich, einfacher machen, weil tatsächlich ist halt das intellektuelle Brain bei uns heute nicht da, weil ich selber die Folge vorlese. Kleiner Scherz. meine zukünftige Frau, die Tochter eines wohlhabenden Landwirts, wurde ebenfalls sehr fromm erzogen und von ihren Eltern für ein Jahr in ein Kloster geschickt. Als ich sie 1928 heiratete, missbilligte ihr Vater die Heirat mit einem unfertigen Mann aufgrund meines nicht vorhandenen Glaubenslebens. Also, what you have to take away, was ihr mitnehmen müsst, er ist sehr gläubig. Und dann gebe ich einen Zusatzhinweis. Meine Frau und ich waren dazu bereit, unser Leben und unser ganzes Vermögen aufs Spiel zu setzen, um an unser Ziel zu kommen. Ganzes Leben? Oh. Ziemlich high stakes. Warum ist man ein unfertiger Mann? Heißt das einfach, er ist zu jung oder zu unreif? Oder? Nicht vorhandenes Glaubensleben. Also, weil er halt nicht gläubig genug war. Aber, ja, ich finde, unfertiger Mann dafür ist eine sehr wirre Bezeichnung, weil das kann ja sein, also für mich klingt es eher so nach ein, du hast nicht genug erlebt, noch nicht genug Bäume gepflanzt, noch nicht genug Häuser gebaut. Also, wir nehmen jetzt mal Fahrt auf, weil es wird jetzt spektakulärer. Nach der Schließung der elterlichen Landmaschinenfabrik arbeitete ich von 1935 bis 1939 als Agent für das Amt Ausland und Abwehr in Mährisch-Ostrau und Breslau. So, he's a full-fledged agent. Deutscher Agent, oder? Ja, ein. Also ich möchte mal betonen, dass wir es zum ersten Mal in der Geschichte haben, dass nach dem sechsten Hinweis noch nicht ein einziger Tipp eingegangen ist. Habe ich die Figur in einer Folge des Cinematic Smash Brothers, in dessen Lebensverfilmung argumentativ gegen deinen Film gestellt? Boah, das ist tatsächlich, weiß ich das nicht mehr. Kannst mir mal schreiben parallel. Da ging es darum, welcher Film heute wieder in die Kinos müsste. Und ich weiß nicht, ob es du es warst oder Jürgen. Ja. Ich würde sagen, ich habe gesagt, dessen Lebensgeschichte muss unbedingt nochmal in die Kinos. Das passt heute in die Zeit wie nie. Und habe da kommentiert, nee, auf gar keinen Fall, ist Quatsch. Und ein halbes Jahr später kam er nochmal in die Kinos. Also tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber so oder so ist es spektakulär, dass ich flog allerdings als Agent auf und wurde für den Verrat tschechoslowakischer Eisenbahngeheimnisse an Deutschland wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Nur Hitlers Angriff auf die Resttschechei 1939 verhinderte die Vollstreckung des Todesurteils. Also er ist quasi als Agent aufgeflogen und wurde zum Todes verurteilt und wäre hingerichtet worden, aber Hitler hat quasi angegriffen und deswegen hat es nicht mehr geklappt. Mhm. Okay. Ich weiß, ich sag nichts mehr. Der Philipp weiß es, okay. Okay. Ist so schlimm, man fühlt sich so blöd. Ja. Aber das ist so. Muss ich auch sagen, Anna. Also ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin. Was kann ich sagen? Ja, aber ich hätte es auch nicht gewusst bis hierhin, aber es ist wirklich sehr interessant, glaubt mir einfach, ja. Okay, so. Aber so, wir haben einen deutschen Agent. Ja, ich glaube, er ist eben kein deutscher Agent, sondern Österreich-Ungarn. Ja, okay, Österreich-Ungarn. Okay. Und er hat bis jetzt ein sehr interessantes Leben gehabt. Mhm. Und er hat tschechoslowakische Eisenbahngeheimnisse an Deutschland verkauft. Okay. Und deswegen ist er zum Tode verurteilt. Habe ich nicht gewusst, dass es tschechoslowakische Eisenbahngeheimnisse gibt. Ich wusste nicht, dass es Eisenbahngeheimnisse gibt. So. Haben die eine vorgeschriebene Eisenbahn gehabt oder was? Ich stelle mir auch vor, wie die in der heutigen Zeit einfach alles lesen, alle Schaltpläne auf Wikipedia öffentlich einsehbar sind und damals wurden die Leute zum Tode verurteilt. So. Ja gut, ich glaube, da geht es eher ein bisschen drum, dass du sagst, irgendwie es wird Material von A nach B verschoben, was halt irgendwie Staatsgeheimnis ist oder sowas. Genau, also oder diese Strecke wird dafür benutzt und so weiter. Wir haben noch drei Hinweise und jetzt können auch Anna und Sean draufkommen. Also spätestens der neunte wird schon relativ Nerdwissen-freundlich und der achte könnte auch schon was bringen. Achtung, ich hatte Erfolg. Speziell auch bei den Frauen. Leider ist nicht überliefert, was meine Ehefrau dazu zu sagen hatte, die ich 1957 in Buenos Aires zurückließ. So, also he was very successful and had very many women. Und er hat seine Frau in Buenos Aires zurückgelassen, was ich auch ein bisschen geil finde. Sicherlich auch gar nicht. Sehr interessant. Aber ehrlich gesagt, die Sache wird mich jetzt gerade überhaupt nicht weiterbringen. Nee. Ja. Yeah. Das war interessant, aber. Und dann habe ich jetzt weiterbringend für den Martin den Hinweis ersetzt, den er eigentlich hatte, und habe stattdessen meinen eigenen gemacht. Mein Name wird für immer in einem Atemzug mit Dinosauriern genannt werden. Mhm. Wenn das mal nicht der beste Hinweis in der Geschichte von A ist, weiß ich auch nicht. Das ist sehr direkt, aber auch sehr um die Ecke. Ja, das, also das ist jetzt wirklich so Sixth Sense. So, wenn ihr den quasi kapiert, dann nachher, dann werdet ihr mit der Zunge schneiden. Mhm. Aber ich glaube, das ist einer, wenn du weißt, wer es ist, dann sagst du, ja, haha, wie pfiffig. Aber in dem Moment weiß ich nicht, ob das einen weiterbringt. Ne, ich habe auch keine Ahnung. Okay. Dann lese ich den letzten Hinweis. Ich habe übrigens aufgegeben mit meiner Notizen. Ich bin so. Du machst dir Notizen? Also das ist das erste Problem. Ja, und Jerusalem beerdigt und so weiter und dann aufgehört, weil jetzt bringt es nicht mehr. Aber was hast du noch, Dominik? Okay, also ich fasse jetzt zwei Hinweise zu einem zusammen und sobald quasi einer von euch jetzt eine Idee hat, dann schreit das einfach rein, okay? Okay. Und wenn nicht, wenn ihr nach dem langen Hinweis immer noch keine Idee habt, dann darf der Philipp lösen. Okay. Mir gelang das Erreichen der Einstufung meiner Fabrik als kriegswichtigen Produktionsbetrieb durch ein Täuschungsmanöver im Schriftverkehr mit der SS, unter anderem durch meine Namensgleichheit mit einem Generalleutnant des Heeres. Ich freunde dich mit Amon Goeth an, dem brutalen Lagerkommandanten im Lager Plaschau in Polen. Dadurch konnte ich erreichen, dass meine jüdischen Fabrikarbeiter in einem eigenen Lager in der Lipower Straße untergebracht wurden. Oh, die Geschichte kenne ich, aber ich weiß den Namen nicht. War das nicht Schindler? Genau. Ja. Wisst ihr noch den Vornamen? Oh. Mein Name ist Oskar Schindler. Oh, Mann. Oskar. Ja, aber was hat das mit den Dinosaurier zu tun? Naja, Steven Spielberg hat im gleichen Jahr Schindlers Liste und Jurassic Park rausgebracht. Der größte One-Two-Punch in der Geschichte des Kinos. Aber ist es nicht sogar, dass der bei, was war's, Animaniacs noch irgendwie Regie geführt hat mit so fernschriftlichen Infos, während er im Set von Schindlers Liste irgendwie gedreht hat? Oder also irgendwas Ähnliches muss gewesen sein, wo ich mir vorstelle, du verfilmst so einen harten Stoff und kriegst dann immer wieder so Skripte von so einem Comedy-Ding und musst da irgendwie deine Meinung dazu abgeben, irgendwie wie seltsam das auch irgendwie sein muss. Mhm. Ja, ja. Wahnsinn, oder? Aber wusstet ihr, dass der ein Agent war? Habe ich noch nie gehört. Nee, das habe ich nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst. Aber ja. Das ist echt nervig, weil das wäre jetzt echt eine Person gewesen, die ich noch gekannt hätte. Aber das seht ihr mal. Auch eine Person, die ich gar nicht gewusst hätte. All die Menschen da draußen, die immer bei Günther Jauch bei Wer wird Millionär zugucken und sich denken, oh, wie blöd kann man sein? Hier, 5.000 Euro könnte ich auch haben. Ja. So, nicht so einfach. Nee, es ist nicht so einfach. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Das kann man ja bei uns auch tausendmal nachhören. Ich war auf die komplett falsche Spur nach dieser Dinosaurier-Hinweis. Aber jetzt macht es komplett Sinn. Ja, keine Ahnung. Aber tatsächlich, Philipp, aber das mal, weil du gesagt hast, der erste Hinweis bringt überhaupt nichts. Ehrlich gesagt hat mich der Todesort oder der Beerdigungsort draufgebracht. Und ich gedacht habe so, warum ist jemand da geboren und dann dahin? Das könnte mit Glauben zusammenhängen. Vom Zeitalter her, Drittes Reich. Moment, warum, wenn der da schon irgendwie in so einer Industrieposition ist? Oh, so bin ich ehrlich gesagt drüber draufgekommen. Yeah. Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte es lang gedauert. Er hat wirklich, ich habe es ja vorgelesen, er hat sein ganzes Vermögen aufgebraucht, um quasi die Juden zu retten. Obwohl er ein ziemlicher Lebemann vorher war, wie man im Film nachsehen kann. So. Und er hat es dann nach dem Krieg nochmal versucht, quasi als Fabrikant sich zu etablieren, ist aber insolvent gegangen und hat dann im Prinzip ist er arm gewesen und ist dann immer zwischen Deutschland und Jerusalem hin und her gepilgert und wurde eben dann in Jerusalem auch beerdigt. Und das kommt ja auch irgendwie am Ende von Schindlers Liste, dass er halt irgendwie diesen Titel hat, dass er halt irgendwie Freund des jüdischen Volkes oder irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt leider nicht, wie der genaue Titel ist. Der Gerechte unter den, Gerechter unter den Völkern, so rum heißt es. Irgendwie sowas. Und tatsächlich, in Schindlers Liste kommt eine Frau vor, die an seinem Grab Blumen niederlegt und es ist eine echte Frau. Ah. Oh. Ja. Yeah. So, this is your moment to cry, Sean. Ja. Tears of Joy. Okay, also wir haben uns jetzt aufgewärmt. In der nächsten Folge bitte maximal nach 4 Hinweisen lösen. Na dann, wenn ihr auch Lust habt, uns mal so eine Folge zu schreiben und zuzuschicken, schickt uns eine Mail. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.